Sie hören den Artikel Go, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Go. Go, Klammer auf, Japanisch I-Go, Chinesisch Weiqi, Koreanisch Baduk, Deutsch Umzingelungsspiel, Klammer zu, ist ein strategisches Brettspiel für zwei Spieler. Das alte Spiel stammt ursprünglich aus China, hat eine besondere Prägung in Japan und Korea erhalten und fand seit dem 20. Jahrhundert auch Verbreitung außerhalb Ostasiens. Laut Angaben von MindSports Online lag die Zahl der Go-Spieler im Jahr 2000 weltweit bei rund 27 Millionen Menschen, wovon allein 22 Millionen in Asien lebten. Deutschland lag nach dieser Berechnung auf Platz 1 der westeuropäischen Länder. Abschnitt Charakterisierung. Man spielt mit linsenförmigen schwarzen und weißen Steinen, die auf das Spielfeld gesetzt werden, im Gegensatz zu anderen Spielen auf die Verbindungspunkte der Linien anstatt in die Rechtecke. Ziel des Spiels ist, mit den Steinen seiner Farbe möglichst große Gebiete zu umranden. Am Ende wird die Größe der Gebiete sowie die Anzahl eventuell gefangener Steine von jedem der beiden Spieler verglichen. Beim Go versuchen gleichsam zwei Kriegsherren, ein bisher herrenloses Gebiet zu besetzen und streitig untereinander aufzuteilen. Das Ziel ist dabei nicht, den Gegner vollständig zu vernichten, sondern einen größeren Gebietsanteil zu erlangen. Das Besondere am Go-Spiel ist zum einen seine sehr hohe Komplexität. Die Zahl der spielbaren Varianten übersteigt selbst die des Schachspiels erheblich und die Verbesserung der Spielstärke sowie die Verfeinerung des Stils sind Aufgaben, an denen ein Spieler sein Leben lang arbeiten kann. Zum anderen sind die Grundregeln, in Klammern, es gibt nur vier, Klammer zu, aber so einfach, dass man sie in relativ kurzer Zeit erlernen kann. Unterschiedliche Spielstärken können durch Vorgabesteine ausgeglichen werden. Dadurch hat auch ein schwächerer Spieler eine Chance auf den Sieg und ein Erfolgserlebnis. Die Strategie ist zwar ein wichtiger, aber nicht der einzige Aspekt des Spiels. Go kann zur Meditation anregen, stellt Herausforderungen an den Geist und bietet manchem Spieler auch einen Spiegel der eigenen Persönlichkeit. Abschnitt Geschichte. Die Ursprünge des Spiels liegen weitestgehend im Dunkeln. Nach Auffassung einiger Autoren beziehen sich schon Stellen in den Zhuxuan-Annalen, in Klammern 4. Jahrhundert vor Christus, Klammer zu, auf das in China als Weiqi bezeichnete Spiel. Sicher zugeordnete Bezüge und archäologische Funde stammen aus der Zeit kurz nach der Zeitenwende. Daher kann man Go gemeinsam mit Backgammon und Mühle zu den ältesten bekannten Strategiespielen der Welt zählen. In der Han-Zeit verbreitete sich Weiqi zusehends in der Bevölkerung und wurde auch in der Beamtenelite ein akzeptierter Zeitvertreib. Während der Tang-Dynastie erlebte Weiqi seine erste Hochblüte, so dass es auch am Kaiserhof ausgiebig gespielt wurde. Die Tang-Zeit war eine besonders bedeutende Epoche der chinesischen Geschichte, in der die Kultur einen Höhepunkt erlebte. Die kaiserliche Bürokratie benötigte unzählige Beamte, wodurch eine gut ausgebildete Klasse zur Verfügung stand, die sich für das Weiqi-Spiel interessierte. Auch unter späteren Dynastien sollte das Brettspiel seine große Anziehungskraft behalten. So soll auch der Song-Kaiser Huizong ein begeisterter Weiqi-Spieler gewesen sein, ebenso wie der erste Ming-Kaiser Hongwu, der eine berühmte Partie gegen seinen General Xu Da verlor und diesem darauf seine Gartenvilla in Nanjing schenken musste. Und auch noch am kaiserlichen Hof der Qing-Dynastie erfreute sich das Spiel großer Beliebtheit. Mit dem Untergang des Kaiserreichs 1911 versank Weiqi in der Krise, da die kultivierte Oberschicht Chinas weitestgehend wegbrach. Erst nach der Kulturrevolution erlebte Weiqi seine Renaissance beim chinesischen Volk. Die Legende sagt, dass Kibi no Makibi das Spiel nach Japan brachte. Er wurde als Gesandter in die chinesische Hauptstadt Chang'an beordert, das politische und kulturelle Zentrum der damaligen Welt. Dort sollte er am Hof des Tang-Kaisers Xuanzong Wissenschaften und Künste studieren. Von 717 bis 735 blieb er in Chinas Hauptstadt. Auf seiner Rückreise soll er dann ein Weiqi-Spiel mitgenommen haben, welches er dann unter dem Namen Go in seiner Heimat bekannt machte. Womöglich ist es tatsächlich Kibi no Makibi zu verdanken, dass dieses Spiel in die japanische Aristokratie eingeführt wurde, galt doch die verfeinerte Kultur der Tang-Herrscher als vorbildlich für die Japaner. Dennoch findet sich das japanische Schriftzeichen für Go bereits im Kojiki aus dem Jahr 712, was dafür spricht, dass das Spiel schon vor Kibi in Japan bekannt war. Mit Beginn der Edo-Periode im frühen 17. Jahrhundert änderten sich die politischen Verhältnisse in Japan grundlegend. Der neue Shogun aus dem Hause der Tokugawa war dem Go sehr zugetan und förderte es sehr stark. Er besetzte den Posten des Godokoro, in Klammern Go-Minister, und ließ den Oshiro-Go, eine Go-Zeremonie, in Anwesenheit des Shogun, bei der der stärkste Go-Spieler ermittelt wurde, veranstalten. Stipendien gab es für die stärksten Spieler der vier großen Go-Schulen, die um diese Zeit entstanden waren. Die Honinbo-Schule, die Unoe-Schule, die Yasui-Schule und die Hayashi-Schule. Unter diesen vier Schulen herrschte große Rivalität, was dem Go-Spiel zu einem bis dato nicht erreichten Niveau verhalf. Unter anderem wurde in dieser Zeit ein Rangsystem eingeführt, welches an das der Kampfkünste angelehnt war. Der beste Spieler der Edo-Periode, Shusaku Kuwahara, entwickelte unter anderem eine Eröffnung, die nach ihm benannte Shusaku-Eröffnung, die noch bis ins 20. Jahrhundert gespielt wurde. Shusaku gewann 19 Mal in Folge den jährlichen Oshiro-Go, bevor er im Alter von 33 Jahren während einer Epidemie an Cholera starb. Die Regierung beendete 1868 nach dem Fall des Tokugawa-Shogunats die Unterstützung für die Go-Schulen. Mit der Zeit übernahmen aber Tageszeitungen die Rolle von Go-Sponsoren, sodass das hohe Niveau des japanischen Go erhalten blieb. Zu Ehren der Honinbo-Schule, aus der zumeist die stärksten Spieler des vormodernen Japan entstammten, trägt noch heute eine der prestigeträchtigsten japanischen Meisterschaften den Namen Honinbo. Die Blüte, die das japanische Go durch seine frühe Förderung erfuhr, mag mit ein Grund sein, warum das Spiel in westlichen Sprachen unter seiner japanischen Bezeichnung besser bekannt ist als unter seinem ursprünglichen chinesischen Namen. Go war lange Zeit eine Männerdomäne, ähnlich dem Schach. Jedoch haben die Öffnung von Turnieren und der Aufstieg starker weiblicher Spieler, vornehmlich Rui Naiwei, zunehmend die Kompetenz und Spielstärke von Spielerinnen unter Beweis gestellt. Während der letzten 20 Jahre ist es in China und vor allem in Korea zu einem regelrechten Go-Boom gekommen, der dazu geführt hat, dass Japan seine ehemalige Vormachtstellung bei internationalen Turnieren verloren hat. In Japan gibt es schätzungsweise 10 Millionen Go-Spieler. Seit 1998 hat die japanische Manga- und Anime-Serie Hikaru no Go, deren Geschichte sich mit Go-Spielern befasst, die Popularität von Go unter Kindern und Jugendlichen stark erhöht. Auf der ganzen Welt ist seitdem die Anzahl von Go-Clubs, Go-AGs und jugendlichen Go-Spielern deutlich gestiegen. In Europa wurde Go in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts durch eine Artikelserie von Oskar Korschelt bekannt. Das japanische Spiel Go, ein Konkurrent des Schach. Bereits 1909 erschien eine deutsche Go-Zeitung, aber erst seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts verbreitete sich das Go-Spiel langsam. Es entstanden Clubs und die ersten regelmäßigen Turniere fanden statt. Der Deutsche Go-Bund hat heute über 2000 Mitglieder. Die Anzahl sämtlicher Go-Spieler in Deutschland dürfte bei etwa 20.000 liegen. Abschnitt Philosophie. Es gibt verschiedene Legenden zur Entstehung des Spieles, die die philosophischen Ideen und kulturellen Werte hinter dem Go veranschaulichen. Einer Überlieferung nach wurde das Spiel vom mythischen Urkaiser Yao als Unterrichtswerkzeug für seinen Sohn Shun entworfen, um ihn Disziplin, Konzentration und geistige Balance zu lehren. Der Sohn sei schließlich der erste große Spieler und zudem ein guter Kaiser mit einem ausgeglichenen menschlichen Wesen geworden. Eine andere vermutete Genese des Spiels gibt an, dass in alten Zeiten chinesische Kriegsherren und Generäle Stücke eines Steins benutzten, um die Positionen auf dem Schlachtfeld abzubilden. Diese Legenden spiegeln die beiden grundlegenden Ideen des Go wider: die Entwicklung des eigenen Charakters und die Veranschaulichung des Wettstreits zweier Elemente. Oft bezieht man sich auf die im Daoismus verwurzelten Elemente Yin und Yang, die als treibende Kräfte auch auf dem Go-Brett agieren. Viele behaupten, das Spiel sei nicht durch Logik allein begreifbar, denn seine Komplexität und Tiefe verlange eine erhebliche Menge an Intuition und Erfahrung. Hier gibt es Parallelen zur Philosophie des Buddhismus, nach der sich die Erleuchtung allein durch Logik als Trugschluss erweist. Abschnitt: Regeln in Kürze. Kurz zusammengefasst: Die Spieler setzen abwechselnd jeweils einen eigenen Stein auf die Schnittpunkte der Linien des Brettes. Man kann gegnerische Steine und Steingruppen schlagen, indem man sie rundum einschließt. Am Ende gewinnt der Spieler, der den größten Teil des Brettes kontrolliert. Die Grundregeln sind seit Entstehen des Spiels unverändert geblieben. Hier wird eine japanische Version der Regeln dargestellt, die in Deutschland populär ist. Andere Regeln, in Klammern die chinesischen Regeln oder die Ing-Regeln, unterscheiden sich in Details. So erfolgt beispielsweise das Auszählen am Ende des Spieles anders, was aber fast immer zum selben Gewinner führt. Unterpunkt: Spielmaterial und Zugfolge. Das Spielfeld besteht aus 19 horizontalen und 19 vertikalen Linien, die ein Gitter von 19 mal 19 gleich 361 Schnittpunkten bilden. Auf diese Punkte werden die Steine gesetzt. Beide Spieler, schwarz und weiß genannt, verfügen über einen im Prinzip unbegrenzten Vorrat gleichartiger Steine in der jeweiligen Farbe. Traditionell sind es 181 schwarze und 180 weiße Steine, was fast immer ausreicht. Für kürzere Partien und besonders, in Klammern aber nicht nur, Klammer zu, für Anfänger eignen sich kleinere Spielbretter, meistens in der Größe 13x13 oder 9x9. Die Spielregeln sind für alle Brettgrößen gleich. Das Brett ist zu Beginn leer, außer der stärkere Spieler gibt eine Vorgabe. Die Spieler ziehen abwechselnd, schwarz beginnt. Der Spieler, der am Zug ist, darf einen Stein aus seinem Vorrat auf einen beliebigen leeren Punkt setzen. Anders als beim Schach gibt es jedoch keine Zugpflicht, was heißt, ein Spieler darf auch auf seinen Zug verzichten, in Klammern passen. Das Spiel endet auch einfach dadurch, dass beide Spieler nacheinander passen, wenn sie sehen, dass weiteres Setzen nichts mehr bringt oder sogar einen Punktverlust darstellen würde. Auch hier drückt sich also die sanfte Philosophie des Spiels aus, indem kein Spieler zu einem für ihn ungünstigen Zug gezwungen wird. Gesetzte Steine werden im weiteren Spiel nicht mehr bewegt. Daher sprechen manche Spieler, besonders nach einer Tradition der DDR, nicht von Zügen, sondern von Sätzen. Steine können aber noch geschlagen und somit vom Brett entfernt werden. Unterpunkt: Schlagen von Steinen. Ein einzelner Stein wird geschlagen, in Klammern auch gefangen, getötet, Klammer zu, also vom Brett genommen, wenn seine letzte Freiheit von einem gegnerischen Stein besetzt worden ist. Freiheiten sind die einem Stein benachbarten, unbesetzten Punkte. Benachbart sind Punkte, wenn sie direkt nebeneinander liegen und durch eine Linie des Spielbretts verbunden sind. Benachbart sind also horizontal und vertikal, aber nicht diagonal angrenzende Punkte. Ein Punkt in der Mitte besitzt 4, einer am Rand 3 und einer in der Ecke nur 2 Nachbarpunkte. Entsprechendes gilt für Ketten von Steinen. Mehrere gleichfarbige Steine, die zusammenhängen, indem einer zum nächsten benachbart ist, bilden eine Kette. Ein Stein in einer Kette muss selbst keinen freien Nachbarpunkt haben, sondern es wird nur die gesamte Kette betrachtet. Die Freiheiten einer Kette sind die unbesetzten Punkte, die zu einem ihrer Steine benachbart sind. Wenn der Gegner die letzte Freiheit einer Kette besetzt, schlägt er damit alle Steine der Kette. Somit kann man eine Kette nur als Ganzes schlagen und nicht nur einen Teil einer Kette. Ein einzelner Stein kann auch als Kette aufgefasst werden, die nur aus einem Stein besteht. Ab jetzt soll Kette auch einen einzelnen Stein bezeichnen. Ein Zug kann mehrere Ketten gleichzeitig die letzte Freiheit nehmen. Es werden in jedem Fall alle gegnerischen Ketten geschlagen, die keine Freiheit mehr haben. Wenn eine Kette nur noch eine einzige Freiheit hat, dann sagt man, sie steht im Atari. Der Gegner droht, sie im nächsten Zug zu schlagen. Um dies zu verhindern, kann es sinnvoll sein, ihr durch Hinzufügen eines Steins zusätzliche Freiheiten zu verschaffen. Geschlagene Steine werden vom Spielbrett genommen und als Gefangene aufbewahrt. Jeder Gefangene zählt einen Punkt und wird in der Endabrechnung zu den eigenen Gebietspunkten addiert. Unterpunkt Selbstmord. Es ist nicht erlaubt, einen Stein so zu setzen, dass die Kette, zu der er gehört, nach dem Zug keine Freiheit besitzt. Zur vollständigen Ausführung eines Zuges gehört auch das Herausnehmen geschlagener Steine. Deshalb ist es kein Selbstmord, wenn der Zug auch einer gegnerischen Kette die letzte Freiheit nimmt. Die Kette mit dem gesetzten Stein erhält dann durch das Entfernen der gegnerischen Steine wieder eine Freiheit. Es gibt Regelvarianten, die Selbstmord erlauben. Dann gilt, wenn ein Zug keine gegnerischen Steine schlägt und die Kette mit dem gesetzten Stein keine Freiheit hat, dann wird diese Kette selbst geschlagen und ihre Steine zählen als Gefangene für den Gegner. Klammer auf, in diesem Regelsystem gehen aber die Gefangenen in der Regel gar nicht in das Ergebnis ein, sondern es zählt nur das Gebiet, Klammer zu. Im praktischen Spiel ergibt sich dadurch aber kaum ein Unterschied, denn es ist nur selten sinnvoll, eigene Steine zu schlagen. Unterpunkt Ko. Das sofortige Zurückschlagen eines einzelnen Steines, der gerade einen einzelnen Stein geschlagen hat, ist verboten. Mit anderen Worten, ein Stein darf nicht geschlagen werden, wenn danach wieder die gleiche Anordnung der Steine wie nach dem vorherigen Zug entstehen würde. Eine solche Situation nennt man Ko, zu Deutsch Ewigkeit. Sinn der Ko-Regel ist es, eine endlose Wiederholung der Stellung zu verhindern. Gleichzeitig kommt in Form des Ko-Kampfes ein interessantes Element ins Spiel. Wenn der Gegner im Ko geschlagen hat, spielt man als Zwischenzug oft eine starke Drohung, in Klammern Ko-Drohung, Klammer zu, um den Gegner vom Besetzen und Sichern des Ko-Punktes abzulenken. Danach darf man wieder im Ko schlagen. Das kann sich beliebig oft wiederholen, bis ein Spieler keine Ko-Drohung mehr hat oder eine Drohung zu klein ist, so dass der Gegner sie nicht beantwortet. Die Spieler müssen den Wert der Drohung gegen den Wert des Ko-Gewinns abwägen. Zudem muss schon vor dem Beginn eines wertvollen Kos die Gesamtheit aller Drohungen betrachtet werden, die beiden Spielern zur Verfügung stehen, um zu entscheiden, ob man sich auf einen Ko-Kampf einlassen soll. Diese einfache Ko-Regel verhindert aber nicht alle möglichen Stellungswiederholungen. Wenn etwa drei verschiedene Ko-Situationen auf dem Brett sind, kann man immer in mindestens einer davon zurückschlagen. Wenn in einer solchen Situation kein Spieler von der Wiederholung abweichen will, endet das Spiel nach den japanischen Regeln ohne Ergebnis und wird wiederholt. Ein solcher Fall kommt aber nur sehr selten vor. Als Alternative verwenden manche Regelsysteme eine globale Ko-Regel, die auch Super-Ko-Regel genannt wird. Dabei gibt es leicht unterschiedliche Varianten. Beispielsweise verbietet sie es, einen Stein so zu setzen, dass die resultierende Anordnung der Steine auf dem Brett mit irgendeiner früheren Anordnung übereinstimmt und der gleiche Spieler am Zug ist und die Differenz der geschlagenen Steine gleich ist, in Klammern, das heißt, mit den dazwischen erfolgten Zügen haben beide Spieler gleich viele Steine geschlagen, Klammer zu. Ein endloser Zyklus, von dem kein Spieler im Eigeninteresse abweichen sollte, kann damit nicht mehr vorkommen. Unterpunkt Spielende. Das Spiel ist zu Ende, wenn beide Spieler nacheinander passen. Passen liegt bei Spielende im Interesse des jeweiligen Spielers. Er würde sonst sein eigenes Gebiet verkleinern oder dem Gegner unnötig Gefangenensteine geben. Die Punktzahl eines Spielers ist die Summe der durch Steine der eigenen Farbe umschlossenen freien Punkte (Gebiet) und der gefangenen Steine (gegnerische Farbe). Der Spieler mit der höheren Punktzahl gewinnt das Spiel. Wenn am Ende noch Steine auf dem Brett sind, die geschlagen werden können, also tot sind, dann gelten sie als Gefangene. Sie werden vor der Gebietszählung vom Brett genommen und zusammen mit den geschlagenen Steinen gezählt. Über den Status dieser Steine einigt man sich mit seinem Gegner nach dem Spielstopp. Diese Einigung ist unter erfahrenen Spielern unproblematisch, denn meist ist es offensichtlich, welche Steine tot und somit gefangen sind. Wenn es doch einmal Uneinigkeit gibt, dann muss die Situation ausgespielt werden. Das Spiel wird in diesem Fall fortgesetzt und wer behauptet hat, dass gegnerische Steine tot seien, muss es beweisen, indem er sie schlägt. Wenn ihm dies nicht gelingt, gelten sie als lebend. Die beim Ausspielen gesetzten Steine dürfen dann aber die Zählung nicht beeinflussen. Man muss entweder die Situation vor dem Ausspielen wiederherstellen oder die beim Ausspielen in das eigene oder gegnerische Gebiet gesetzten Steine auf geeignete Weise ausgleichen. Ist die Punktzahl beider Spieler gleich, so ist das Spiel unentschieden, was Jigo genannt wird. Auch haben beide Spieler die Möglichkeit, die Partie aufzugeben, wenn die Situation auf dem Brett ausweglos erscheint. Der Gegner hat dann durch Aufgabe gewonnen. Für einen Anfänger ist es manchmal schwierig zu erkennen, wann ein Spiel zu Ende ist. Es ist von den Regeln her im Prinzip möglich, dass das Spiel sich einseitig fortsetzt, nämlich wenn ein Spieler noch setzt, weil er glaubt, lohnende Züge machen zu können, während der andere Spieler diese Einschätzung nicht teilt und deswegen auf Antwortzüge verzichtet. Da man durch aussichtslose Angriffszüge letztlich dem Gegner gefangene Steine schenkt, wäre es für diesen nicht günstig, in jedem Fall zu reagieren. Er würde durch Gegenzüge auf bereits sicheres eigenes Gebiet diesen Punktgewinn wieder preisgeben. Unterpunkt Komi. Bei Spielbeginn besteht ein leichter Nachteil für Weiß, da Schwarz den Vorteil des ersten Zuges hat. Dieser Nachteil wird meist durch eine Entschädigung in Form von Zusatzpunkten an den weißen Spieler ausgeglichen. Diese Punkte werden Komi genannt und schwanken je nach Regeln oder Vereinbarung zwischen den Spielern. Um ein Unentschieden zu vermeiden, wird meist ein Komi mit einem halben Punkt gewählt. Übliche Werte sind 5,5 oder 6,5. Manchmal wird auch nur ein halber Punkt gegeben, wenn es einem vor allem darauf ankommt, ein Jigo zu vermeiden. Der angemessene Wert ist immer noch Gegenstand von Diskussionen und so wird der Nachteil, weiß zu spielen, auf manchen Turnieren mit bis zu 8,5 Punkten entschädigt. Man kann das Problem durch eine Art Komi-Auktion oder durch eine Tauschregel lösen, etwa indem ein Spieler die Komi festlegt und der andere dann eine Farbe wählt. Das hat sich aber kaum durchgesetzt. Das Komi kann auch dazu benutzt werden, Vorgabesteine zu ersetzen oder zu ergänzen, sogenanntes Rückkomi, wenn Schwarz Komi bekommt, Abschnitt Begriffe der Strategie und Taktik. Unterpunkt Leben und Tod. Siegpunkte für ein umschlossenes Gebiet werden erst vergeben, wenn das Spiel zu Ende ist. Solange ein Spieler im Laufe des Spiels freie Punkte mit seinen Steinen umschließt, wird dieses Gebiet von ihm zunächst nur beansprucht. Beide Möglichkeiten sind denkbar, wie der Gegner es ihm noch streitig machen kann. Erstens, wenn es dem Gegner gelingt, sich mit seinen Steinen im Inneren des beanspruchten Gebiets dauerhaft anzusiedeln, ohne geschlagen zu werden. Dies ist umso leichter, je größer das beanspruchte Gebiet ist. Zweitens, wenn die Gruppen, die Gebiet beanspruchen, ihrerseits durch den Gegner umzingelt und geschlagen werden können. Beide Szenarien führen auf die Erkenntnis, dass das Überdauern im beanspruchten Gebiet davon abhängt, ob die dafür entscheidenden Gruppen von Steinen noch geschlagen werden können oder nicht. Von einer Gruppe, die unter keinen Umständen mehr geschlagen werden kann, sagt man, dass sie lebt. Entsprechend ist eine Gruppe tot, wenn sie auf keinen Fall vor dem Geschlagenwerden gerettet werden kann. Bei Leben und Tod handelt es sich um das grundlegendste und wichtigste Element der Strategie beim Go-Spiel, das entscheidend für den Verlauf und den Ausgang einer Partie ist. Ist eine Gruppe tot, ist sie auch gefangen und zählt am Ende Punkte für den Gegner, auch ohne dass die Situation bis zum endgültigen Schlagen ausgespielt werden muss. Oft ist Leben und Tod einer Gruppe davon abhängig, wer den nächsten Zug macht, weil sie oftmals, je nachdem wer dran ist, mit einem Zug getötet oder zum Leben erweckt werden kann. Der Grund, weshalb eine Gruppe unschlagbar sein, in Klammern leben kann, ist folgender: Wenn eine Gruppe einen einzigen freien Schnittpunkt einschließt, in Klammern, was innere Freiheit genannt wird, Klammer zu, und vollkommen von gegnerischen Steinen umgeben ist, Klammer auf, also keine äußeren Freiheiten besitzt, Klammer zu, so kann der Gegner einen Stein auf diese letzte Freiheit der Gruppe setzen und sie damit schlagen. Umschließt die Gruppe aber noch einen zweiten freien Schnittpunkt, der dem ersten Schnittpunkt nicht benachbart ist, so darf der Gegner aufgrund der Selbstmordregel auf keinen der beiden Schnittpunkte setzen. Deshalb gilt auch der folgende Satz: Eine Gruppe lebt dann, wenn das Gebiet, das sie umschließt, in zwei voneinander getrennte Teilgebiete unterteilt ist oder bedingungslos so unterteilt werden kann. Diese Teilgebiete nennt man Augen. Augen können einen einzelnen Schnittpunkt, aber auch mehrere benachbarte Schnittpunkte beinhalten. Zudem dürfen sich in einem Auge auch Gefangene befinden. Denn eine Freiheit wird immer übrig bleiben, weil es stets Selbstmord wäre, sie zu besetzen. Eine Schwierigkeit besteht darin, dass es auch unechte Augen gibt. Zwar sind diese von Steinen einer Farbe umschlossen, aber nicht von einer durchgehenden Gruppe. Dann kann eventuell einer der umschließenden Steine durch eine Folge von Zügen des Gegners separat in Atari gesetzt werden. Danach könnte der andere Spieler das vermeintliche Auge zusetzen, um das Schlagen seines Steins zu verhindern oder das Schlagen in Kauf zu nehmen. In beiden Fällen ist das Auge zerstört. Allgemein gilt also, eine Gruppe mit zwei echten Augen lebt bedingungslos. Eine weitere Möglichkeit zu leben ist das Seki. Dies ist eine Art lokale Pattsituation, bei der keiner der beiden Spieler die Freiheiten der jeweils gegnerischen Gruppe besetzen kann, ohne seiner eigenen Gruppe dadurch lebenswichtige Freiheit zu nehmen. In einer Lage, in der jeweils der Spieler die Gruppe verliert, der den ersten Zug setzt, werden beide Spieler auf ihren Zug verzichten, daher werden für die Endabrechnung diese Gruppen liegen bleiben, auch wenn sie keinerlei Gebiet umschließen. Es könnten so auch dauerhaft neutrale Punkte auf dem Spielfeld entstehen, also freie Punkte, die dennoch kein Gebiet darstellen. Aufgrund der großen Bedeutung von Leben und Tod für das Go-Spiel sollten sich die Spieler zu jedem Zeitpunkt der Partie über Leben und Tod aller Gruppen im Klaren sein. Denn das Hinzufügen von Steinen zu einer ohnehin toten Gruppe ist ebenso sinnlos wie das Absichern bereits lebendiger Gruppen. Nicht zuletzt ist das Üben von Leben- und Todproblemen unverzichtbar für alle, die ihr Können verbessern möchten. Unterpunkt Eröffnung. Als Eröffnung einer Go-Partie bezeichnet man in etwa die ersten 30 bis 40 Züge. Da das Brett zu Beginn leer ist, gibt es theoretisch unermesslich viele spielbare Varianten für die ersten Züge. Dennoch haben sich bestimmte Züge als besonders gut erwiesen. So wird fast jede Partie mit einem Zug in der Nähe einer Ecke begonnen. Erst nachdem alle vier Ecken mit je einem oder auch zwei Steinen besetzt worden sind, werden die Seiten besetzt. Danach beginnt die Ausweitung der Positionen ins Zentrum. Mit den ersten Steinen, die aufs Brett gesetzt werden, versucht man eine möglichst perfekte Balance herzustellen. Damit ist gemeint, dass die Steine weder zu eng beieinander noch zu weit auseinander und weder zu hoch noch zu niedrig stehen sollten und auch, dass man mit den gesetzten Steinen flexibel auf Aktionen des Gegners reagieren kann. Dies zeigt wieder, dass Go in vielerlei Hinsicht ein Spiel der Balance ist, in Klammern, siehe Abschnitt Philosophie, Klammer zu. Das Eröffnungsspiel ist bei fortgeschrittenen Spielern durch die Anwendung von Ganzbrettmustern, in Klammern Fuseki, Klammer zu, und festgelegten Eckspielabfolgen, in Klammern Yoseki, Klammer zu, geprägt. Fuseki und Yoseki sind die variabelsten Elemente des Go-Spiels und werden ständig weiterentwickelt. Die Anzahl der verschiedenen Eröffnungen beim Go übersteigt die der Eröffnungen beim Schach um ein Vielfaches. Auch sehr experimentelle Eröffnungen werden gelegentlich gespielt. Unterpunkt: Gebiet und Einfluss. Auch von strategischer Bedeutung ist das Konzept von Gebiet und Einfluss. Wenn man einerseits gebietsorientiert spielt, legt man sein Augenmerk besonders darauf, feste Positionen in den Ecken und am Rand des Brettes aufzubauen. In Klammern: Dort ist am einfachsten Gebiet zu machen, weil man es am Brettrand nicht mehr extra umzingeln muss. Klammer zu. Das hat den Vorteil, dass man bereits in einer relativ frühen Phase der Partie sicheres Gebiet absteckt und damit sichere Punkte sammelt. Später ist es dann umso wichtiger, die Gebietsanlagen des Gegners möglichst zu verkleinern. Ein geeignetes Mittel dazu bietet die Invasion, in Klammern Aufbauen einer lebenden Gruppe im Gebiet des Gegners, Klammer zu. Andererseits ist es möglich, einflussorientiert zu spielen. Dies stellt in gewisser Weise einen Gegensatz zum gebietsorientierten Spiel dar. Man versucht hierbei vor allem, starke Positionen aufzubauen, die oft wie Wände aussehen und ins Zentrum gerichtet sind. Dadurch wird zunächst kein Gebiet gemacht, sondern vielmehr Einfluss auf die umgebenden Teile des Brettes ausgeübt. Vorteile bringt dies besonders in Kämpfen, die im Einflussgebiet eines Spielers entstehen. Natürlich muss man sich auch darum kümmern, dass man am Ende genügend Gebiet hat. Unterpunkt: Angriff und Verteidigung. Im Mittelspiel, das nach den letzten Eröffnungszügen beginnt, entstehen oft Kämpfe. Welche Taktiken in Kämpfen zum Einsatz kommen, wird hier kurz erläutert. Taktik 1: Oft muss man versuchen, gegnerische Steine voneinander zu trennen. Der Hintergrund dessen ist, dass voneinander abgetrennte Gruppen auf sich allein gestellt sind und dann unabhängig voneinander eine lebende Stellung etablieren müssen. Dadurch fällt der betroffene Spieler meist stark zurück, weil er viele Züge in seine Gruppen investieren muss, um sie zu retten. Wären seine Gruppen nämlich verbunden, fiele es ihnen viel leichter, am Leben zu bleiben, weil sie mehr Platz für Augen hätten. Umgekehrt ist es natürlich ebenso wichtig, seine Gruppen möglichst miteinander zu verbinden. Zweite Taktik: Das Töten einer Gruppe kann versucht werden, wenn die angegriffene Gruppe so sicher von gegnerischen Steinen eingeschlossen ist, dass sie nicht mehr entfliehen kann. Die Zerstörung von möglichen Augen spielt hier eine entscheidende Rolle. Dritte Taktik: Eine Gruppe, die keine Augen hat und gefangen zu werden droht, kann versuchen zu entkommen, das heißt, solange sich in beliebige Richtung ausbreiten, bis es möglich ist, entweder die Verbindung zu einer anderen Gruppe herzustellen oder zwei Augen zu bilden. Sehr wichtig ist hierbei eine gewisse Opferbereitschaft. Anstatt jeden einzelnen Stein retten zu wollen, sollte man Züge spielen, die die Position schnell entwickeln und flexibel sind. Unter Umständen muss der Verlust eines Teils der Gruppe in Kauf genommen werden, um wenigstens den anderen Teil zu sichern. Dies bezeichnet man als leichte Spielweise. Vierte Taktik: Sogenannte gute Form ist notwendig für erfolgreiches Kämpfen. Viele Steinmuster haben sich als gut erwiesen, weil sie im Kampf positive Eigenschaften haben wie größtmögliche Anzahl von Freiheiten, kleinstmögliche Anzahl überflüssiger Steine oder gute Entwickelbarkeit. Als schlechte Form bezeichnet man meist klumpige Ketten, die aufgrund weniger Freiheiten schwierig zu handhaben sind. Fünfte Taktik: Nicht jede gute Form ist auch in jeder Spielsituation die beste Form. Bewirkt in einer bestimmten Situation ein Formzug etwas Ungewöhnliches, besonders, Klammer auf, Retten, Fangen von Steinen, Vorhand, Ausbruch, Klammer zu, so nennt man diese Form Tesui. Überwiegend versteht man unter Tesui lokale, kombinatorisch-technisch beste Züge. Eigentlich bedeutet Tesui jedoch Technik. Das heißt, der Begriff ist selbst weiter gefasst als nur Kampftechnik. Somit ist auch nicht jedes Tesui, in Klammern als Kampftechnik, Klammer zu, unter allen möglichen der beste Zug. Unterpunkt, Vorhand und Nachhand. Das Mittelspiel geht in das Endspiel über, in dem es hauptsächlich darum geht, die Grenzen zwischen den Gebieten genau festzulegen. In aller Regel herrscht in dieser Phase des Spiels bereits Klarheit darüber, welche Gruppen leben und welche tot sind. Ziel ist es dann, die Gebiete des Gegners soweit es geht zu verkleinern und die eigenen zu vergrößern. Hier spielt ein weiterer strategischer Gesichtspunkt eine übergeordnete Rolle, und zwar der Gebrauch von Vorhand Sente und Nachhand Gote. Vorhand bedeutet, dass jeder Zug, den man spielt, eine Reaktion des Gegners erfordert. Eine Vorhandsequenz kann aus beliebig vielen Zügen bestehen, solange sie nur mit einem Sicherungszug des Gegners endet. Nach jeder Sente-Sequenz behält der erste Spieler die Initiative und kann an einer anderen Stelle weiterspielen. Gote, in Klammer Nachhand, bedeutet genau das Gegenteil, nämlich am Ende einer Zugfolge den letzten Zug machen zu müssen. Danach ergreift der Gegner die Initiative. Das Aufrechterhalten des Sente, in Klammern Vorhand, bringt oft spielentscheidende Punkte im Endspiel. Auch im Mittelspiel und in der Eröffnung können bestimmte Züge als Vorhand-Sente bezeichnet werden, wenn sie einen größeren Punktverlust für den Gegner androhen. Abschnitt: Tradition des Go-Spiels. Unterpunkt: Traditionelles Spielmaterial. Obwohl man natürlich auch auf einem Stück Karton und mit einem Sack Plastiksteinen spielen könnte, sind Go-Spieler oft stolz auf ihre Spielsets. In China spielt man schon immer auf flachen Brettern aus Holz, die etwa 5 cm dick sind. Dabei saß man damals wie heute auf Stühlen an einem Tisch, nur selten auf dem Boden. In Japan ist das traditionelle Go-Brett, in Klammern Go-Bahn, auch aus massivem Holz, aber ungefähr 15 bis 20 cm dick und steht auf montierten Beinen. Vorzugsweise werden sie aus dem seltenen goldmelierten Holz des Kaya-Baums, in Klammern Torreya nucifera, Klammer zu, gefertigt. Die besten sind aus dem Holz von über 700 Jahre alten Bäumen. Gespielt wird in Japan sitzend auf Reisstrohmatten, in Klammern Tatami, auf dem Boden. Die Spielsteine, Go-Ishi, sind aus Muscheln bzw. Schiefer gefertigt und perfekt geschliffen. Sie liegen in passenden massiven Holzdosen, in Klammern Goke. Da die natürlichen Ressourcen Japans sehr beschränkt sind, kann man den enormen Bedarf an solchen Materialien, in Klammern Muscheln und die Kaya-Bäume, benötigen geraume Zeit, bis sie die erforderliche Größe erlangt haben und sind mittlerweile sehr selten, Klammer zu, nicht decken, was wiederum den Preis für diese in exorbitante Höhen treibt. In Go-Clubs und auf Meisterschaften, wo eine große Menge an Sets instand gehalten, in Klammern und auch gekauft, Klammer zu, werden, sind diese traditionellen japanischen Sets normalerweise nicht in Gebrauch. Für solche Situationen werden Tischbretter, in Klammern im selben Design, aber nur 2 bis 5 cm dick und ohne Beine, Klammer zu, verwendet. Die Steine sind aus Glas gefertigt. Auch sind die Dosen für die Steine eher aus Plastik als aus Holz. Tischbretter und Glassteine sind in der Spielerschaft, in Klammern zumindest in Europa, Klammer zu, am weitesten verbreitet. Auch Plastiksteine können verwendet werden, aber diese werden von den Spielern aufgrund ihres geringen Gewichts eher abgelehnt. Daran kann nicht einmal der niedrige Preis etwas ändern. Das Spielbrett und dessen Gitter ist traditionell ein Shaku und 5 Sun lang und ein Shaku und 4 Sun breit, in Klammern 455 mm mal 424 mm, Klammer zu, mit einer zusätzlichen freien Fläche, damit das Spielen auf Ecken und in den Rändern ermöglicht wird. Diese Maße sind oft eine Überraschung für Neueinsteiger, denn sie beschreiben kein perfektes Quadrat, sondern ein Verhältnis 15 zu 14. Hierfür werden zwei Gründe genannt. Einmal, um die optische Verzerrung, in Klammern perspektivische Verkürzung, Klammer zu, auszugleichen, die dadurch entsteht, dass die Spieler nicht senkrecht, sondern schräg von vorn auf das Brett schauen. Ein anderer Grund wird in der japanischen Ästhetik gesehen. perfekte symmetrische Strukturen zu vermeiden, weshalb das Brett kein perfektes Quadrat darstellt. Die Behältnisse für die Steine sind einfach geformt, wie ein Ellipsoid mit einem abgeflachten Boden. Der locker sitzende Deckel wird beim Spiel umgedreht und dient als Behälter für gefangene gegnerische Steine. Die Behälter sind normalerweise aus gedrechseltem Holz. In China sind auch kleine, geflochtene Bambuskörbe verbreitet. Die übliche Art, Go-Steine auf dem Brett zu platzieren, ist folgende. Der Stein wird zwischen Mittelfinger und Zeigefinger gehalten, um dann fest auf das Brett zu treffen, wobei ein sattes Klack ertönt. Im Idealfall wackelt der Stein nach dem Loslassen nicht. Viele sind der Meinung, dass die akustischen Eigenschaften des Holzes sehr wichtig sind. Im traditionellen Goban ist üblicherweise die Unterseite des Bretts in Pyramidenform ausgehöhlt. Auch wenn einige behaupten, dies diene der Verbesserung des Klangs, so ist es doch eher wahrscheinlich, dass die Aushöhlung dem Brett erlaubt, sich auszudehnen und zusammenzuziehen. Ein Spielbrett wird für edler gehalten, wenn leichte Spuren von Steinen sichtbar sind, die im Laufe der Jahrzehnte oder Jahrhunderte darüber geglitten sind. Unterpunkt: Verhalten am Go-Brett. Die Etikette beim Go-Spielen wird von vielen als hohes Gut betrachtet. Demnach soll man dem Gegner immer den nötigen Respekt zollen, damit er die gespielte Partie nicht als unangenehm empfindet. Es ist zunächst grundlegend, welche Einstellung man zu dem Spiel hat. Man kann spielen, um sich zu entspannen, um Spaß zu haben, um zu lernen und vieles mehr. Die Einstellung seines Gegners soll man in jedem Fall wertschätzen. Eine einseitige Fixierung allein auf das Gewinnen der Partie widerspricht in der ostasiatischen Kultur verankerten Philosophie des Spiels. Somit verstößt das Prahlen über einen Sieg, das Spotten über eine Niederlage und Ähnliches deutlich gegen die guten Sitten des Go-Spiels. Weitere Umgangsformen. Punkt 1. Bei Spielen am Tisch gilt es als höflich, wenn der erste Zug vom Spieler aus in der rechten oberen Ecke stattfindet. Die Gründe dafür sind erstens, dass der andere bequem seinen ersten Stein setzen kann, in Klammern, und die Dose steht im Normalfall rechts vom Brett, also wird die Ecke vorne rechts für Weiß attraktiv gemacht, Klammer zu. Zweitens, dass es eine Einheitlichkeit in der Notation gibt und drittens, dass man Respekt vor dem Gegner zeigt, indem man sich vor ihm verbeugt, um den Stein zu setzen. Zweitens, es wird als sehr störend empfunden, den Gegner durch Geräusche abzulenken, in Klammern mit der Hand in der Dose rühren, Klammer zu. Die Konzentration auf das Spiel sollte möglichst nicht beeinträchtigt werden. Drittens, sich gleichzeitig mit anderen Dingen zu beschäftigen, in Klammern auf andere Bretter schauen, Musik hören, Klammer zu, vermittelt ihm gegenüber eine Langeweile, die durchaus als abwertend empfunden werden kann. Auf Go-Servern im Internet wird die gewöhnliche Spielsituation, bei der man sich am Tisch gegenüber sitzt, auf einen Chatraum verlagert. Selbstverständlich treten hier einige der oben genannten Regeln außer Kraft. Doch auch hier gibt es Normen, zum Beispiel, dass man sich bei Spielbeginn kurz begrüßt und dass man sich nicht ohne weiteres aus dem Spiel entfernt. Spieler, die regelmäßig auf diese Weise Partien abbrechen, wenn sie zu verlieren drohen, werden Escaper genannt. Auf den meisten Go-Servern gibt es Mechanismen, die sicherstellen, dass Escaper keinen Vorteil aus ihrem Abbruch ziehen. Das öffentliche Denunzieren von Escapern, in Klammern XXX ist ein Escaper, Klammer zu, ist zwar immer wieder zu beobachten, gehört aber auch nicht zum guten Benehmen auf dem Go-Server. Abschnitt, Einstufung und Rangsysteme. Alle Go-Spieler, die in Clubs und auf Turnieren spielen, tragen üblicherweise einen Rang, der zur Orientierung bei der Wahl eines Spielpartners dient. Erstens Meisterränge, die als Dan bezeichnet werden. Ein erster Dan ist der niedrigste Meisterrang, ein siebter Dan für Amateure, in Klammern in Japan selten auch der achte Dan, Klammer zu, der höchste. Zweitens Schülerränge, Q genannt, werden vom 30. bis zum 1. Q gestaffelt, wobei der 1. Q der höchste Rang ist. Anfänger werden in der Regel als 20. bis 30. Q eingestuft. In den drei führenden Go-Nationen Korea, China und Japan gibt es jeweils eigene Rangsysteme für professionelle Spieler, die vom 1. Dan bis zum 9. Dan reichen. Profiränge werden von den Verbänden auf der Grundlage von Turnierergebnissen oder ausnahmsweise ehrenhalber verliehen. Im Amateurbereich handelt es sich mit wenigen Ausnahmen um ein System der Selbsteinstufung. Beispielsweise wurden in der DDR hohe Schülerränge und alle Meisterränge auf der Grundlage von Turnierergebnissen nach festen Regeln verliehen. In Japan sind die Gebühren für die Ausstellung von Spielstärke-Urkunden für Amateure eine wichtige Einnahmequelle für den Nihon Clean, die größte Organisation von professionellen Go-Spielern. Die Rangsysteme in Amerika, Europa und Asien sind gegeneinander zwar leicht verschoben, der Spielstärkeunterschied zwischen den jeweiligen Rängen ist aber bei den Amateuren stets der gleiche. Er bemisst sich nach einem festgesetzten System von Vorgabesteinen zur Ausgleichung des Spielstärkenunterschieds. Ein erster Profi-Dan in Japan entspricht in etwa einem 7. Dan bei den Amateuren. Wenn zwei Go-Spieler unterschiedlichen Ranges aufeinandertreffen, wird aus dem Rangunterschied eine Vorgabe bestimmt. Ein erster Dan erhält von einem 5. Dan eine Vorgabe von 4 Steinen. Das bedeutet, dass der schwächere Spieler mit den schwarzen Steinen spielt und 4 Steine auf dem Brett platzieren darf, bevor sein Gegner den ersten Zug macht. In Japan und auch in Europa werden die Vorgabesteine auf die Schnittpunkte gelegt, die auf dem Go-Brett etwas dicker gekennzeichnet sind. Diese 9 Punkte, die achsen- und punktsymmetrisch angeordnet sind, heißen Hoshi, in Klammern Stern. In China hingegen ist es üblich, dass der schwächere Spieler sich aussuchen darf, wo er seine Vorgabesteine platzieren möchte. Bei einem Unterschied von nur einem Rang beginnt der schwächere Spieler ohne Vorgabesteine zu setzen. Bei gleich starken Spielern, gleich auf Partie, erhält der Nachziehende, in Klammern Weiß, im Voraus einige Punkte, in Klammern Komi genannt, Klammer zu, die den Vorteil, den Schwarz durch den ersten Zug hat, ausgleichen. Als Standard-Komi haben sich in Japan und Europa 6 oder 6,5 und in China 7 oder 7,5 Punkte etabliert. Ein ganzzahliges Komi wird verwendet, wenn man ein Unentschieden Jigo ausschließen will. Die Höhe der Komi ist allgemein, in Klammern von Turnierveranstaltern, Klammer zu, frei wählbar. Bei den Profis entsprechen ungefähr 3 Ränge einem Stein Vorgabe. Abschnitt Zeitsysteme. Auf Turnieren wird in der Regel mit einem bestimmten Zeitlimit gespielt. Die Grundspielzeit wird mittels einer Schachuhr während der Bedenkzeit eines jeden Spielers gemessen. Sie kann von 10 Minuten, in Klammern Blitzturnier, über eine Stunde, in Klammern durchschnittliches nationales Turnier, bis zu 8 Stunden, in Klammern japanische Titelkämpfe, reichen. Oft steht den Spielern nach Ablauf der Grundspielzeit noch zusätzliche Zeit zur Verfügung, die Bio-Yomi genannt wird. Es gibt 2 Arten von Bio-Yomi. Erstens, beim klassischen Bio-Yomi hat jeder Spieler eine bestimmte Anzahl von Bio-Yomi-Perioden mit einer jeweils bestimmten Zeit, in Klammern oft 30 Sekunden, Klammer zu. Wenn er es schafft, innerhalb dieser Zeit seinen Zug auszuführen, gilt die Periode als nicht angetastet und beginnt beim nächsten Zug wieder von vorn. Sollte er jedoch länger für den Zug brauchen, so ist eine Periode verbraucht und er hat somit für den Rest der Partie eine Periode weniger. Sind alle Perioden verbraucht, verliert er die Partie. Zweitens, beim kanadischen Bio-Yomi muss der Spieler in einer bestimmten Zeit eine bestimmte Anzahl von Steinen setzen, in Klammern 15 Steine in 5 Minuten. Wenn er es schafft, beginnt die Periode von neuem und er muss erneut die vorgegebene Anzahl von Steinen, in Klammern bei progressiven Bio-Yomi sogar immer mehr Steine, Klammer zu, in der vorgegebenen Zeit setzen. Schafft er dies nicht, verliert er die Partie. Drittens, beim progressiven Bio-Yomi muss der Spieler in jeder Periode mehr Steine setzen, in Klammern typisch 15 Steine in den ersten 5 Minuten, dann 20 Steine in 5 Minuten, dann 25 Steine in 5 Minuten). Da durch diese Zeitsysteme klassische Schachuhren überfordert sind, weil die Restzeit zu oft neu eingestellt werden muss, gibt es auch spezielle (elektronische) Go-Uhren, die mit den vergleichsweise komplizierten Zeitregeln des Go klarkommen. Bevor es solche Uhren gab, musste die Zeitmessung manuell, das heißt durch einen Menschen, erfolgen. Beim klassischen Byo-Yomi hatte dazu ein Zeitnehmer eine Uhr und informierte die Spieler durch Ansage, wie viele Sekunden sie noch für den Zug haben. Gerade auf Turnieren führt das zu einem erhöhten Lärmpegel. Abschnitt: Professionelles Go. Professionelles Go hat sich hauptsächlich in Japan, Korea, Taiwan und China entwickelt. In Japan wurde das Spiel bereits seit dem 17. Jahrhundert staatlich gefördert. Diese Förderung beschränkte sich zwar nur auf einige wenige Familien, legte aber den Grundstein für das moderne Profisystem, das sich in der Folge auch in den anderen ostasiatischen Ländern etablierte. Go-Profis genießen einen hohen Status und können allein durch Unterricht des Spiels ihr Auskommen finden. Spitzenprofis nehmen überdies an Turnieren teil, die zumeist von Tageszeitungen oder anderen Firmen gesponsert werden und mit Preisgeldern bis zu 300.000 Euro dotiert sind. Die koreanischen und taiwanischen Turniere werden allerdings immer noch etwas schwächer bezahlt. Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts brachte Japan die meisten und stärksten professionellen Spieler hervor. Jedoch hat das chinesische Profi-Go in den 80er Jahren ein mindestens ebenso hohes Niveau erreicht, während in Korea seit den 90er Jahren eine neue Generation von Go (Baduk) Spielern an die Weltspitze drängt. Heute sind die Top-Spieler aus diesen drei Ländern in etwa von vergleichbarer Stärke. Koreanische Profispieler schneiden zurzeit allerdings bei internationalen Turnieren am besten ab. Es gibt keine Weltmeisterschaft für professionelle Go-Spieler. Stattdessen gibt es eine Reihe hoch angesehener Titel. Zu den wichtigsten japanischen Titeln gehören der Meijin (Meister), der Honin Bo (Name einer früheren Go-Schule), der Kisei (Klammern Spielheiliger), der Osa (Klammern Thron), der Yudan (Klammern Zehnter Dan), der Tengen (Klammern Mitte des Himmels) und der Gosei (Klammern Go-Heiliger). Anwärter auf den Profi-Status müssen ihre Spielstärke in der Regel auf einem Qualifikationsturnier beweisen. Die Profi-Organisationen in den jeweiligen genannten Ländern halten in der Regel einmal pro Jahr ein entsprechendes Turnier ab. Die bestplatzierten Spieler erhalten dann die Ernennung zum Profi. Es werden pro Jahr und Organisation nur eine Handvoll Profis ernannt. Die Go-Profis fangen in der Regel schon in ihrer Kindheit zu spielen an. Jeder Schüler hat einen erfahrenen Spieler als Lehrer (Klammern Sensei). Ein Anwärter zum Profi wird in Japan Insei genannt. Nur jeder dritte Insei schafft es zum Profi. In Japan gibt es zurzeit etwa 470 Profis. Als erste Profispielerinnen, Lehrerinnen und Expertinnen für das Go-Spielen mit Kindern kamen Shigeno Yuki (Klammern Generalsekretärin des Internationalen Go Federation IGF) lebt lange in Italien (Klammer zu) und Gu Huan (Klammer auf) lebt in Amsterdam (Klammer zu) von Asien nach Europa. Abschnitt: Go im deutschsprachigen Raum. Der deutschsprachige Raum nimmt, was die Verbreitung des Go-Spiels im Westen betrifft, eine Pionierrolle ein. Bis ins späte 19. Jahrhundert war Go in Europa nur dem Namen nach bekannt. Erst durch den deutschen Chemiker Oskar Korschelt, der von 1875 bis 1886 in Japan tätig war, und 1880 eine Artikelreihe „Das japanisch-chinesische Spiel Go, ein Konkurrent des Schachs“ veröffentlichte, erlangten Interessenten in Europa die Möglichkeit, das Spiel zu erlernen. Kurz zuvor, 1877, veröffentlichte der berühmte englische Sinologe Herbert Giles eine Spielbeschreibung unter dem Titel Wei Qi or the Chinese Game of War. Offenbar wurde Korschelts Werk jedoch eine größere Öffentlichkeit zuteil. In seiner englischen Übersetzung The Theory and Practice of Go ist dieses Werk noch heute erhältlich. Nach seinem Japan-Aufenthalt zog Korschelt nach Leipzig, seitdem wird dort Go gespielt. 1905 bildete sich in Berlin ein kleiner Kreis von Schachspielern, die Go unter Anleitung eines japanischen Studenten praktizierten. Zu diesem Kreis stieß 1907 auch Emanuel Lasker, der 1894 bis 1921 amtierender Schachweltmeister war. Ein weiteres Mitglied dieses Go-Zirkels war Eduard (Edward) Lasker mit dem Schachweltmeister nur indirekt verwandt, der bald nach Amerika emigrierte und dort die American Go Association mitbegründete. Nach dem Ersten Weltkrieg im Jahr 1919 entstand in Berlin der erste deutsche Go-Club. Im Jahr 1909 gab der österreichische Physiker Leopold Faundler in Graz die erste deutschsprachige Go-Zeitung heraus. Während des Ersten Weltkriegs entstand im österreichischen Marinestützpunkt Pula in Istrien der größte Go-Zirkel Europas. Ab 1920 wurde die Deutsche Go-Zeitung vom Dresdner Bruno Rüger erneut herausgegeben und entwickelte sich rasch zu einem wichtigen Kommunikationsmedium der Go-Spieler im deutschsprachigen Raum. Zu dieser Zeit galt Felix Dueball, dessen Spielstärke damals in etwa einem ersten Dan-Grad entsprach, als bester Spieler Deutschlands. Von einem Turnier in Berlin 1930 hat sich die Notation einer Partie gegen den erwähnten Emanuel Lasker erhalten. Lasker gewann die Partie gegen Dueball. 1930 wurde Dueball zusammen mit seiner Frau vom japanischen Multimillionär Baron Okura für 12 Monate nach Japan eingeladen, wo er das Go-Spiel intensiv studierte und sich an einigen Turnieren beteiligte. In die Go-Geschichte ist eine Partie Dueballs gegen den damals prominentesten Spieler Japans von Ninbu Shusai eingegangen. 1936 spielte Dueball zu Werbezwecken eine Fernpartie Go gegen den ehemaligen japanischen Minister für Kultur Ichiro Hatoyama. Die laufende Partie wurde Zug für Zug sowohl im Völkischen Beobachter als auch in der japanischen Zeitung Nichi-Nichi abgedruckt. Hatoyama, der mit dem zweiten Dan eingestuft wurde, gewann die Partie. Felix Dueball wird im Übrigen auch namentlich im Roman Meijin, einem Schlüsselroman aus der damaligen Go-Szene, des japanischen Literatur-Nobelpreisträgers Yasunari Kawabata erwähnt. 1978 erhielt der Österreicher Manfred Wimmer als erster Nicht-Asiate einen japanischen Profirang. Nur wenige Monate danach wurde die gleiche Ehre auch dem Amerikaner James Kirwin zuteil. Neben den USA stammen die führenden nicht-asiatischen Spieler heute vor allem aus Osteuropa, insbesondere aus Russland und Rumänien, wo sich das Spiel seit der politischen Öffnung 1989 besonders stark verbreitet hat. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sind inzwischen rund 2000 Go-Spieler in Vereinen und Verbänden organisiert. In den letzten Jahren hat die Anzahl von Seminaren, Schulungen und Simultanspielen mit starken Amateuren (siebter Dan) und Profispielern aus China, Japan und Korea, den Go-Zentren der Welt, stark zugenommen. Die aus Südkorea stammende Yoon Jong-sun ist die erste Profispielerin, die ihren Wohnsitz nach Deutschland verlegt hat. Sie unterrichtet Go in Hamburg. In Wien haben in den letzten Jahren Profispieler aus Japan ein zeitweiliges Domizil gefunden. Der amtierende deutsche Meister ist Lukas Krämer (5. Dan Amateur). Die Arbeit der wachsenden Anzahl von Schul-Go-AGs wird durch die seit 2003 stattfindende Schul-Go-Meisterschaft Hans Pietsch Memorial stark gefördert. Damit ist es gelungen, die typischen Go-Einstieg aus der Universität in die Schule zu verlagern. In Deutschland entstanden seit 2002 einige Go-Verlage, etwa der Hebsacker Verlag und der Verlag Brett und Stein, über die man Go-Material auch im Internet bestellen kann. Der Verlag Brett und Stein hat inzwischen den Vertrieb von Spielmaterial aufgegeben und konzentriert sich auf das Verlegen deutschsprachiger Go-Bücher. In jeder größeren europäischen Stadt gibt es Go-Treffs und Spielabende. In Metropolen wie Hamburg, Berlin oder Wien kann man an jedem Abend in einem Spieletreff Go spielen. Für über 5000 aktive europäische Turnierspieler wird eine gesamteuropäische Ratingliste geführt. In Japan finden jährlich die Amateurweltmeisterschaften statt. 2008 wurden zum ersten Mal die Weltdenksportspiele (World Mind Sports Games) in der Olympiastadt Peking ausgetragen. Zu diesen internationalen Veranstaltungen entsenden viele Länder ihre Vertreter. Derzeit amtierender deutscher Jugendmeister im Go ist Jonas Welticke. Computer-Go: Die Entwicklung go-spielender Computerprogramme erwies sich als erheblich schwieriger als im Fall des Schachbeispiels. Bis heute gibt es keines, das mit einem starken Amateur auf dem 19×19 Brett konkurrieren kann. Dabei wurde schon sehr früh damit begonnen, solche Programme zu schreiben (zum Beispiel Go Bang für den Commodore VC 20 1982, Go für den Commodore 64 aus dem Jahr 1983 oder den Atari um 1987). Erst im August 2008 gewann ein Spezialprogramm auf dem Supercomputer Huygens gegen einen Go-Profi, allerdings nur mit einer Vorgabe von 9 Steinen. Die geringste Vorgabe, mit der seither (Stand April 2009) ein professioneller Spieler gegen ein Go-Programm verloren hat, beträgt 6 Steine. Erik van der Werf von der Computer Games Group der Universität Maastricht hat das Programm Migos geschrieben, mit dem er 2002 Go für 5×5 Bretter gelöst hat. Zu den derzeit stärksten Go-Programmen gehören The Many Faces of Go, MoGo, My Go Friends, Leela, Crazystone und Zen. Mit Hikaru Nix gibt es auch eine Live-CD, die verschiedene freie Go-Programme und Clients enthält. Bei der Go-Programmierung werden andere Techniken eingesetzt als in den meisten anderen Zwei-Spieler-Spielen ohne Zufall und mit vollständiger Information. Im Schach kann eine mittlere Spielstärke durch Kombination einer fehlerfreien Implementation der Schachregeln, des Alpha-Beta-Algorithmus mit Ruhesuche und einer relativ einfachen Bewertungsfunktion erreicht werden. Im Go scheint dies auf den ersten Blick an der größeren Variantenvielfalt zu scheitern (die unvorstellbar hohe Anzahl verschiedener Stellungen, die auf einem 19×19-Brett möglich sind, ist etwa 4,63 × 10 hoch 170, im Schach (nur etwa 10 hoch 43). Im Vergleich: Die Anzahl aller Atome im gesamten Universum beträgt ungefähr 10 hoch 80. Das heißt, wenn das Universum genauso oft neu entstanden wäre, wie es heute an Atomen besitzt, dann gäbe es noch immer mehr Go-Stellungen als Atome in all diesen Universen zusammen. Der wirkliche Grund liegt allerdings tiefer. Es ist schwieriger als beim Schach, eine gute und schnelle Bewertungsfunktion für Verwendung mit einer Alpha-Beta-ähnlichen Suche zu schreiben. Im Go wird daher ein anderer Ansatz verwendet, der als Monte Carlo Tree Search bekannt ist. Die Zugauswahl beruht bei diesen Programmen auf der statistischen Auswertung der Ergebnisse einer großen Anzahl ausgehend von der Wurzelstellung komplett ausgestellter Partien. Da sich bei einem solchen Vorgehen die Bewertung der Endstellungen der Zufallspartien direkt aus den Go-Regeln ableiten lässt, benötigen diese Programme Go-Wissen nur für die Suche. Es ist schwierig, Computerprogrammen Ränge zuzuordnen, da einerseits die Spielstärke moderner Go-Programme stark abhängig ist von der Leistungsfähigkeit der zugrunde liegenden Hardware und von der verwendeten Bedenkzeit, und andererseits menschliche Spieler meistens schnell typische Fehler der Programme finden und diese ausnutzen. Oftmals wertet man deswegen nur die erste Partie eines Menschen gegen ein Computerprogramm zur Einstufung. Wertet man noch weitere Partien, so sinkt die gefühlte Spielstärke dieser Programme nach Meinung vieler Go-Spieler erheblich. Die stärksten Programme haben etwa auf dem KGS-Go-Server stabile Ränge in der Gegend von 5 Dan erreicht, in Klammern Zen Crazy Stone, Klammer zu. Feng Xiong-Xiu, der als Programmierer von Deep Blue bekannt wurde, hielt es 2007 für möglich, dass bis zum Jahr 2017 ein Go-Programm zu entwickeln, das die besten menschlichen Spieler besiegen würde. Bis dahin steht seiner Ansicht nach Hardware zur Verfügung, die mehr als 100 Billionen Positionen pro Sekunde berechnen könnte. Auf dem 9x9-Brett wurden seit Ende 2006 durch Einsatz von Monte-Carlo-Methoden für Suche und Stellungsbewertung erhebliche Fortschritte erzielt. Die Leistungen der besten 9x9-Programme waren Mitte 2007 wahrscheinlich äquivalent der Spielstärke eines europäischen Dreidans mit durchschnittlicher Erfahrung mit den Besonderheiten des kleinen Brettes. Auf Supercomputern sind die besten Programme in 9x9-Go heute mit professionellen Spielern konkurrenzfähig. Im August 2008 gelang es dem Supercomputer Huygens, auf dem in Portland in Oregon stattfindenden 24. Jahreskongress des Go-Spiels erstmals in einem offiziellen Wettkampf gegen einen Menschen mit einer Vorgabe von 9 Steinen zu gewinnen. Dabei unterlag der koreanische 8-Dan-Profi Kim Myung-Wan nach 255 Zügen mit 1,5 Punkten. Die gemeinsame Presseerklärung der Universität von Maastricht, NCF, NWO, Physical Sciences und SARA sagt, dass dies der erste Sieg von einem Computer gegen einen Go-Profi ist. Die zusammen mit der INRIA Frankreich entwickelte Anwendung MoGo Titan läuft auf Huygens, der sich bei SARA in Amsterdam befindet. Es gibt Programme wie zum Beispiel GoTools, die sich auf das Lösen idealisierter Teilstellungen beschränken. Bei bestimmten Stellungstypen kann dieses Programm menschliche Analyseleistungen bei weitem übertreffen. Für das Spiel des spielstarken Go-Programms ist damit jedoch fast nichts gewonnen, da diese idealisierten und in sich abgeschlossenen Stellungen in der Praxis eine relativ kleine Rolle spielen. Ähnliches gilt für die Ergebnisse, die sich für einige späte Endspielpositionen mithilfe der kombinatorischen Spieltheorie erzielen lassen. Anfängern wird meist geraten, die ersten Spiele eher gegen menschliche Gegner zu spielen. Es besteht sonst die Gefahr einer Überanpassung des Anfängers an die spezifischen Schwächen eines einzelnen Computergegners. Abschnitt, Varianten und Abarten. Abweichende, aber gängige Brettgrößen sind 13x13 und 9x9. Darüber hinaus gibt es Varianten, die Änderungen oder Ergänzungen in der Strategie oder in den Regeln des Spiels nach sich ziehen. Beim Go auf einem kreisförmigen Spielbrett mit Kreissegmenten als Linien, in Klammern Rund-Go, gibt es bei gleichen Spielregeln keine Ecken und somit keine Eck-Yoseki mehr. Überlegungen zum Go auf einem Zylindermantel führen zum gleichen Effekt. Beim Go auf einem Torus fallen zusätzlich die Ränder weg. Jeder Punkt ist somit am Anfang des Spiels gleichberechtigt. Bei Keima-Go wird das normale Spielmaterial verwendet, allerdings setzt jeder Spieler in seinem Zug 2 Steine im Rösselsprungabstand. Poker-Go verwendet zusätzlich zum normalen Spielmaterial einen gemeinsamen oder 2 spielereigene inhaltsgleiche Stapel mit Karten, von welchen die Spieler abwechselnd Karten mit auszuführenden Anweisungen ziehen. Diese können im Setzen bestimmter Steinformationen, im Bewegen oder auch im Entfernen eigener oder gegnerischer Steine bestehen. Atari Go wird als Vorstufe zum eigentlichen Go-Spiel eher von Anfängern gespielt. Die Regeln bleiben dieselben. Gewonnen hat jedoch derjenige, der zuerst einen Stein gefangen hat. Der Artikel Go wurde von André Hoog mit dem Benutzernamen A-Hoog am 18. August 2013 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported kann unter creativecommons.org/licenses/bypsa/3.0/deep.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/go(Spiel). Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden